Laut Meldungen der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap News veranstaltete der Verband des Bezirkes Nordgyeongsang des südkoreanischen Nationalen Generalverbandes der Bauern am 19. Juli vor dem Kreisamt Songju eine Pressekonferenz, auf der sie die Zurücknahme des Plans der Stationierung von Saat forderten. Und an diesem Tag meldete die südkoreanische Internetzeitung Online News, dass jüngst an allen Orten Südkoreas, wie in Changwon, Jinju und Gimhae im Bezirk Südgyeongsang, jeden Tag die Kämpfe verschiedener Kreise und Schichten gegen die Stationierung von Saat aus den USA entfaltet werden.